Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Facebook befeuert Angriffe auf Geflüchtete. So knackig fasst die New York Times eine Studie zusammen, über die seit einigen Tagen heiß diskutiert wird. Können soziale Netzwerke wirklich soziale Realitäten verändern? Und wenn ja, wie genau funktioniert das? Die Wirtschaftswissenschaftler Carlo Schwarz und Carsten Müller von der University of Warwick haben diese Frage untersucht. Und zwar anhand einer gewaltigen Datensammlung, die sie über 2 Jahre hinweg ausgerechnet in Deutschland zusammengetragen und ausgewertet haben. Jetzt ist der empirische Ökonom Carlo Schwarz unser Gast. Ich grüße Sie, Herr Schwarz. Guten Tag. Den Zusammenhang zwischen Hate Speech und tatsächlich ausgeübter Gewalt, der wird ja schon lange vermutet. Was genau hat denn Sie veranlasst, über diesen Zusammenhang so zu forschen? Es war auch bei mir und meinem Co-Autor nämlich gerade diese Vermutung und diese zahlreichen Zeitungsberichte, die bereits vorher erschienen waren, die immer wieder nahegelegt haben, dass ein Zusammenhang bestehen könnte, die uns am Ende dazu motiviert haben, tatsächlich unsere empirische Forschung zu beginnen. Sie haben vor allen Dingen den Facebook-Konsum und seine Folgen untersucht. Wie sind Sie vorgegangen? Also wie misst man zum Beispiel Facebook-Konsum nach unterschiedlichen Regionen aufgeteilt? Genau, dies war eine große Herausforderung unserer Studie, da in Deutschland auf dem Gemeindelevel keine ausreichenden Daten zur Facebook-Nutzung verfügbar sind. Wir haben diesbezüglich insbesondere die Seiten der AfD Deutschlands und von Nutella Deutschland ausgewertet und auf Basis der Anzahl der Nutzer auf diesen beiden Seiten 2 verschiedene Maße der Facebook-Nutzung auf dem Gemeindelevel erzeugt. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also das haben Sie dann abgeglichen mit Daten über tatsächlich stattgefundene ausländerfeindliche Übergriffe? Wir nutzen Daten zu ausländerfeindlichen Übergriffen, welche von der Amadeo-Antonio-Stiftung und Pro Asyl zusammengetragen wurden. Und wir sind in der Lage zu zeigen, dass Gemeinden mit hoher Facebook-Nutzung überproportional stark auf erhöhte flüchtlingsfeindliche Kommentare in Facebook reagieren und wir zu diesen Zeitpunkten besonders starke Erhöhungen in der Anzahl der Übergriffe auf Flüchtlinge in diesen Gemeinden beobachten. Wie belastbar sind diese Zahlen über die Übergriffe? Unserer Ansicht nach sind die Zahlen der Amadeo-Antonio-Stiftung zumindest für unsere Studie sehr belastbar. Fast die Hälfte dieser Berichte über flüchtlingsfeindliche Übergriffe kommen aus Antworten der Bundesregierung auf die Anfrage der Linken und somit auf offiziellen Statistiken. Zusätzlich ist auch zu betonen, dass ich und Herr Müller beide komplett unabhängig von diesen Stiftungen arbeiten und auch die Stiftung im Vorhinein nicht wusste, was das Ziel unserer Forschung war und es somit sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass der von uns dokumentierte Zusammenhang einfach nur durch die Datengrundlage getrieben ist. Wie genau würden Sie Ihre Ergebnisse beschreiben können? Was ist das wirklich Überraschende? Das Überraschende ist tatsächlich, dass dieser Zusammenhang zwischen flüchtlingsfeindlichen Übergriffen und dem Umfang von flüchtlingsfeindlichen Kommentaren online tatsächlich verschwindet in Wochen, in denen wir entweder in Deutschland einen Ausfall oder eine Störung bei Facebook beobachten oder in Gemeinden, die von einem Internetausfall betroffen sind. Schon jetzt gibt es große Resonanz und aber auch Kritik, zum Beispiel von einem Kollegen von der Harvard University, der kritisiert, sie hätten zu wenige Zahlen, zu wenige Daten herangezogen. Wie reagieren Sie auf diese Kritik? Es wäre immer schön, mehr Daten zu haben und der Kollege von der Harvard University kritisiert insbesondere, dass unsere Nutzerdaten von Facebook, insbesondere für die Nutella-Seite, einfach eine zu geringe Datengrundlage darstellen. Es wäre immer schön, wenn wir mehr Nutzerdaten hätten. Allerdings ist es auch in diesem Fall sehr, sehr unwahrscheinlich, dass was immer was uns an Nutzerdaten fehlt, am Ende unsere Ergebnisse erklären kann. Was am Ende für uns bei diesen Nutella-Daten wichtig ist, ist, dass diese tatsächlich komplett unkorreliert sind mit allen möglichen Messwerten von lokaler rechter Aktivität. Also wir finden weder einen höheren Stimmenanteil für die AfD, noch für die NPD, noch für irgendeine andere der großen Parteien in Deutschland. Und ebenso wenig finden wir in diesen Gemeinden keine zusätzlichen Übergriffe von Neonazis. Und dies spricht doch recht stark dafür, dass das Nutella-Maß tatsächlich eher die allgemeine Facebook-Nutzung in Deutschland abbildet und nicht irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen unsere Ergebnisse erklären kann. Ihre Studie stellt die ja doch offensichtlich enorme manipulative Kraft sozialer beziehungsweise hier dann ja auch deutlich asozialer Netzwerke fest. Wie kann man dem begegnen? Wie sollte man dem begegnen? Wir können immer nur wieder betonen, dass wir keinerlei Freunde der Zensur sind und wir möchten auch immer wieder klarstellen, dass die absolute Mehrheit, und damit meinen wir sicherlich über 95% der flüchtlingsfeindlichen Kommentare, die wir beobachten, auf jeden Fall komplett legal sind und auch immer legal sein sollten. Es geht dort immer tatsächlich um den Austausch zwischen normalen Menschen. Was wir allerdings dokumentieren, ist, dass dieser Austausch von Gleichgesinnten in Filterblasen eben das ist, was soziale Medien möglicherweise von anderen Medien unterscheidet und in dieser Hinsicht auch teilweise etwas, wenn man es so sagen wollte, gefährlicher macht. Und wir können tatsächlich am Ende nur dazu raten, dass sich Nutzer dieser Filterblasen bewusst werden und versuchen tatsächlich aktiv Andersgesinnte zu suchen, um sich mit ihnen auszutauschen und sich auch aktiv auf die Suche von anderen Standpunkten im Netz und auch in anderen sozialen Netzwerken machen, um halt einen objektiveren Überblick über die tatsächlichen Geschehnisse zu bekommen. Sprache schafft Bewusstsein, wie gefährlich Hate Speech und Filterblasen im Netz in diesem Zusammenhang sind. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftswissenschaftler Carsten Müller und Carlo Schwarz von der University of Warwick, zu finden auch als Link auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwarz. Immer wieder gerne.